Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 972 an Schiller. Verzeihen Sie, Bester, wenn ich noch nicht auf das Bewusste antwortete. In meinem Kopfe sieht's noch gar wüst aus. Nur muss ich melden, dass die Minerva Velletri angekommen ist und ganz verwundert aussieht, das Christfest mitfeiern zu sollen. Alles Gute, den 20. Dezember 1804. G.